Miteinander sprechen. Übung 3. Wen stellt Petra nicht vor? Bitte hören Sie genau zu. Das ist die Großmutter. Sie heißt Helene Fischer. Sie kommt aus München und ist Buchhalterin. Das ist der Großvater. Er heißt Gustav Weber und kommt aus Köln. Er ist Fotograf. Das ist die Mutter. Sie heißt Inge Weber und kommt aus München. Sie ist Kosmetikerin. Das ist der Vater. Er heißt Martin Weber und ist Journalist. Er kommt aus München. Das ist der Sohn. Er heißt Christian Weber und ist Ingenieur. Er kommt aus Hamburg. Das ist die Tante. Sie heißt Maria Weber und ist Bibliothekarin. Sie kommt aus Konstanz. Das ist der Onkel. Er heißt Klaus Fischer und ist Architekt. Er kommt aus Frankfurt.